الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، كنا قد انتهينا من باب آداب قضاء الحاجة. هنا تكلم عن قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة. بارك الله فيكم. اليوم نراجع مراجعة سريعة وثم بارك الله فيكم نتابع في باب الغسل، الباب الذي بعده بارك الله فيكم هو باب الغسل وحكم الجنب. Wir werden بارك الله فيكم bevor wir weitermachen eine Wiederholung für den letzten Kapitel vornehmen, inshallah. Und dann, barakallahu fikum, fangen wir mit dem neuen Kapitel, und zwar Kapitel von Waschung, das bedeutet Vollwaschung, Vollkörperwaschung, und Hukm al-Junub, das bedeutet Urteil von einem, der im Janaba-Zustand befindet, das bedeutet Geschlechtsverkehr. الحديث الأول كان حديث أنس بن مالك. الحديث الأول كان حديث أنس بن مالك رضوان الله عليه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وقلنا أن في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم في مسألة بارك الله فيكم الأمر الذي فيه ذكر لله، هل يدخله معه الخلاء أم لا. وهناك حديث صحيحة أنه دخل معه ومعه شيء، دخل الخلاء ومعه شيء فيه. قال أهل العلم أن هذا الأمر مكروه، إذن يكره إدخال أمر فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. Das erste Hadith, was wir in diesem Bereich behandelt haben, war Hadith von Anas. Der Prophet Muhammad SAW, als er ging, das wird zu, damit er Notdurft verrichtet, hat er sein Ring weggelassen, draußen gelassen. Und dieses Hadith ist da'if. Und es gibt andere Hadithe, die stark sind, die sahih sind, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam etwas mitgenommen hat, was drauf Erwähnung an Allah subhanahu wa ta'ala war, als er Notdurft verrichten wollte. Deshalb sagen die Gelehrten die erste Regel: Es ist unbeliebt, etwas mitzunehmen auf Toilette, in dem Allah subhanahu wa ta'ala Namen steht oder erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith alladhi ba'dahu, Hadith Anas kathalik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-khala'a qal: Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Wal-Hadithu sahih wa fi sahihain wa akhrajahu as-sab'a. Wadih. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Barakallahu fikum. Das zweite Hadith war, als der Prophet Muhammad SAW Notdurft verrichten wollte, hat er davor gesagt, als er das wieder Toilette, Barakallahu fikum, betrat, sagte Salawatullahi wasalamu alayhi: Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Min al-khubuthi wal-khaba'ith. Die haben gesagt, Barakallahu fikum, damals, da sollte man mit dem linken Fuß reingehen. Und wenn man rauskommt, dann sagt man Rufranak. Und dann kommt man mit dem rechten Fuß. طيب الحديث 81 وعن أنس كذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا فيه بارك الله فيكم الاستنجاء بالماء. تغتنز بارك الله فيكم حديث von Anas nochmal. Der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich sozusagen sauber gemacht mit dem Wasser. Mit dem Wasser. Das ist auch eine Regel. Das wird man kann mit Wasser sich sauber machen. Man kann das mit Wasser. Barakallahu fikum. الحديث الذي بعده جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم حديث المغيرة بن شعبة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وفيه بارك الله فيكم الابتعاد عن أعين الناس لما الإنسان يقضي الحاجة يعني ما يعمل ذلك أمام الناس. بارك الله فيكم das nächste حديث ist حديث von المغيرة بن شعبة. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte Notdurft verrichten, Entschuldigung, und er hat mir sozusagen Wasser, das Gefäß mit dem Wasser gegeben, und er ist weggegangen sehr weit, damit er sein Notdurft verrichtet. Und hier ist eine Regel nochmal, dass man weit von den Leuten Notdurft verrichtet und nicht vor den Leuten. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس يضلهم. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte fürchtet die beiden Verdammenden. Da haben sie gesagt, was sind das? Er hat gesagt, derjenige, der Notdurft verrichtet auf dem Weg der Leute oder wo Schatten ist, wo die Leute sitzen. Deshalb barakallahu fikum eine Regel, man darf nicht auf dem Weg von den Leuten sozusagen Notdurft verrichtet, nicht wo sie Schatten genießen, damit sie dort sitzen. Dort macht man nicht. وزاد أبو داود عن معاذ والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والذل. Es gibt natürlich noch etwas, was Abu Dawud berichtet hat, Al-Mawarid, das sind die Wasserquellen und die Ufer von den Flüssen, wo die Leute, barakallahu fikum, dort normalerweise sitzen oder schwimmen oder natürlich, barakallahu fikum, vielleicht Wasser auch nehmen. Dort darf man nicht urinieren, darf man nicht, barakallahu fikum, darf man kein Notdurft verrichten. ولأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء الحديث ضعيف. Von Ahmed barakallahu fikum oder wo Wasser ist, aber dieses Hadith ist schwach. Und bei At-Tabarani, عند At-Tabarani تحت الأشجار المثمرة ولكن كذلك barakallahu fikum ضعيف وضفة النهر الجاري كذلك ضعيف barakallahu fikum. Auch die haben gesagt unter den Bäumen und am Strand, das ist auch schwach. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. بارك الله فيكم. Wenn zwei Leute Notdurft verrichten wollen, dann sollten sie nicht miteinander gehen, damit sie auch reden, sondern jeder geht weg von den anderen. Das Hadith natürlich, es gibt auch Da'af in diesem Hadith. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. Von Abi Qatada, der hat berichtet, wenn jemand uriniert, während urinieren, da darf man sein männliches Glied nicht mit der rechten Hand anfassen. Und er darf auch sich nicht reinigen, wenn er Stuhlgang gehabt hat, mit der rechten Hand. Und er darf nicht im Gefäß atmen, wenn er trinkt. Das heißt, eine Regel, keine rechte Hand für sauber machen. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبار القبلة في حديث آخر، عدم الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، والنهي عن الاستنجاء برجيع دابة أو عظم لأنها طعام إخوانكم الجن. بارك الله فيكم. Zu den Regeln gehört auch, dass man die Richtung von Qibla nicht nimmt, während Notdurft verrichten, dass man die rechte Hand für sauber machen nicht benutzt, und wenn man Steine benutzen wird, dann nicht weniger als 3, und man darf kein Knochen und kein Kot von Tieren für sauber machen benutzen, weil Barakallahu fikum Kot von Tieren und Steine, das sind Barakallahu fikum für die Essen, Nahrung für Jinn. وعن أبي أيوب الأنصاري ولا تستقبل قبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا وغربوا والله ich weiß nicht was ich machen soll damit das gib mal Wir gucken. Also hast du das kaputt Ist das so besser, Barakallahu fikum? Rauscht das? Kein Rauschen? Ja, fast nicht. Ist besser dann. Dann geht es so. Probier's mal. Mach mal so auf. Doppelt. Ja, toll. Ist so besser jetzt? 2x. Ist das jetzt besser? Ganz wenig. Wallah al-Azim. Wir haben hier 2 Mikrofone getan, ja? Jetzt? Ja, Ton 1a? Toll. Okay. Mal sehen. Jetzt doppelt Mikrofone. Die Leute nehmen ein Mikrofon, wir nehmen 2. وليد في الدرس. طيب. Ich denke sowieso nicht. Wir haben etwas. Wir müssen eine Einstellung hier. Diese Medien. طيب بارك الله فيكم. Wie kann ich Lautstärke mehr machen? Wie kann ich Lautstärke mehr machen? طيب. أي وحدة صرنا؟ ها طيب قصدي كم أدب من الآداب أخذنا إلى الآن؟ نعم ما اختلفنا عن العدد الله يحفظكم العدد 90 وحدة حديث 90 الحديث رقم 90 بلى عيني الآن اللي تكلمنا عليه يا لطيف ولك عيني نحن هذيك المرة قلنا الأدب الأول كيت، الأدب الثاني كيت، الأدب الثالث كيت، الأدب الرابع كيت. هلا عند أي واحد وصلنا من الآداب؟ خليك من الأحاديث. طيب هذا كم رقمه؟ نخمل. الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك، الله يهديك. استنس نخمل، بارك الله فيكم. الأول، الأول الأدب الأول، كراهة إدخال معه شيء في ذكر الله، واحد. اثنين، يدخل برجله اليسار ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثلاثة، يستنجي بالماء إذا كان عنده ماء. أربعة، يتوارى. طيب خمسة، ما يتبول في طريق الناس أو ظلهم أو موارد الماء. هاي نحن خمسة لسه، خمسة. إذا كان رجلان، التواري هذا ذكرناه، خمسة، خلوك عند خمسة. لا يمس الذكر. إيه صح، إذا أحد تكلم معه ما يرد. ستة، سبعة، لا يمس الذكر بيمينه ولا، وهي سبعة نفسها، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ثمانية، لا يستقبل القبلة بغائط أو بول. لا يستنجي بأقل من ثلاث أحجار، تسعة. لا يستنجي برجيع أو عظم، عشرة. نعم، بعدين لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، إنما يشرخ ويغرد بالنسبة لأهل مكة، يعني بالنسبة لأهل المناطق اللي القبلة في الشمال أو في الجنوب. طيب بارك الله فيكم. في هابن يتس في فيل سين سين أو دا ألف ألف زندس ألف ريجل نهم فيها بس يتس ونزفا كنتي مش جوت هيرن من تنين. طيب wenn die Sache so bleibt, weißt du was werde ich machen? Ganz ehrlich gesagt, ich werde nur den Unterricht hier in der Moschee machen und werden wir kein Internet mehr machen. Am besten und fertig. طيب erstens, es ist unbeliebt, etwas mitzunehmen auf Toilette. Es ist unbeliebt, etwas mitzunehmen auf Toilette, wenn man, wenn darauf ist, erwähnen von Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, barakallahu fikum, wenn man auf Toilette geht, dann sagt man davor, wenn man reinkommt, dann kommt man mit dem linken Fuß, sagt man Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Zwei. Drei, man sollte eigentlich, man kann mit Wasser sich reinigen. Drittens. Viertens, wenn man sich reinigt oder wenn man Notdurft verrichten will, da geht man weg von den Leuten, nicht dass die Leute ihn dabei sehen. Addition jetzt. Viertens. Fünftens, dass man, barakallahu fikum, die Verdammenden meidet. Das sind, was lässt die Leute dich verdammen? Wenn du auf dem Weg der Leute Notdurft verrichtest, oder zum Beispiel, wo sie im Schatten sitzen, die Leute. Hada sitta, oder khamsa, hada khamsa. Sechstens, auch dazu, barakallahu fikum, wo die Quellen vom Wasser sind, sollte man das nicht machen. Dann siebten, dass man mit den Leuten nicht redet, und wenn jemand dich begrüßt, dass du nicht zurück antwortest. Wenn du zum Beispiel auf Toilette bist, ist es unbeliebt zu reden auf Toilette. Dann barakallahu fikum, hadu kam saru sab'a. Achten, du darfst dein männliches Glied nicht mit der rechten berühren. Für die Frauen auch. Barakallahu fikum, die dürfen nicht sozusagen, Barakallahu fikum, wenn sie urinieren, Barakallahu fikum, nicht berühren. Dazu, Barakallahu fikum, Heißer Nakam Muhdil A, bei wie viel sind wir? Samari. Achten. Wir sind jetzt bei achten. طيب دان نوينتن لحظة أختن نخ auch wenn man sich reinigt dann darf man mit der rechten Hand das nicht machen sondern mit der linken und wir reden von Leuten die gesund sind nicht jetzt von den Leuten die krank sind die können das nicht هذا قلنا jetzt wie viel neunten die Qibla-Richtung nicht nehmen. Und wenn man mit Steinen sich sauber macht, dann mindestens drei Steine. Man darf nicht Kot von Tieren oder Knochen benutzen für Reinheit. Dann dass man die Qibla auch die Entgegenrichtung von Qibla auch nicht annimmt. Also nicht die Richtung von Qibla und nicht umgekehrt. Beides nicht. Das sind wie viele jetzt? 11. Das sind jetzt 11. Barakallahu fikum. 11. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح حديث المغيرة بن شعبة وأتكلمنا عليه بارك الله فيكم دي بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكتي صلوات الله وسلم عليه من أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود ولكنه ضعيف ولكن معناه صحيح This is by أبو داود überliefert und dieses Hadith ist ضعيف dieses Hadith ist صحيح weil المغيرة بن شعبة بارك الله فيكم ein Hadith überliefert hat, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, hat ihm Gefäß vom Wasser gegeben und ist weggegangen, bis er ihn nicht sah. Aber das haben wir, diese Regel haben wir schon. Dann zählen wir nicht. Wir sind noch bei 11. وعن عائشة رضي الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصحه أبو حاتم الحاكم والحديث حسن وهو في صحيح الجامع بارك الله فيكم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم als er die Toilette oder Notdurft verlassen hat hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt hat der Prophet Muhammad salawatullahi wa salam alayhi gesagt Gufranak und natürlich da geht man mit dem rechten Fuß raus Gufranak sagt man Ayat 12 Rakhm 12 الان وعن ابن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أتي بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ريكس أو ريكس أخرجه البخاري هل تكلمنا عليه نخمل في دهول من هو ابن مسعود رضوان الله عليه برichtete der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم wollte nur Duft verrichten und er wollte sich reinigen der hat mir gesagt dass ich ihm drei Steine hole ich habe ihm zwei Steine geholt und ein sozusagen ein Kot von einem Esel der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat zwei Steine genommen und er hat Kot von Esel weggeschmissen der hat gesagt das ist unrein das haben wir schon also dass wir kein Knochen und sowas Kot von Tieren benutzen وعن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. Das nächste auch das gleiche Hadith. وعن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Man muss sich reinigen, auch wenn man uriniert. Der Prophet sagte, ihr müsst euch reinigen, wenn ihr auch uriniert, nämlich das meiste von Adab al-Qabr ist durch Urinieren. Was bedeutet das? Dass die Leute sich nicht reinigen nach dem Urinieren. Und deshalb werden sie im Grab gefoltert. Wal-Iyadu Billah. Und bei Al-Hakim, أكثر عذاب القبر من البول. يا لطيف. لا كملنا. Also bei Al-Hakim, das meiste von Folter im Grab ist durch Urinieren. Das bedeutet, dass die Leute sich nicht reinigen. Und schaut mal, Barakallahu fikum, wie wichtig ist, dass man den Islam lernt, richtig lernt. Weil wenn man dieses Hadith jetzt übersetzt wörtlich, da denkt man, was bedeutet das? Deshalb sollte man den Islam richtig lernen, damit auch weiß, was das bedeutet. Und wortwörtliche Übersetzungen, die sind nicht gut. Hadith 97, Rakam 97. An Suraq ibn Malik قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف، الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. حديث ما زم النونسك فان سراق ابن مالك دي قفيد محمد صلى الله عليه وسلم وطنس بايك بغاق wenn wir, wenn wir not dort verrichten wollen, dann sitzen wir auf dem linken Fuß und sozusagen strecken wir den rechten. Diese Überlieferung ist schwach. Wir haben gesagt, schwache Überlieferung behandeln wir nicht. وعن عيسى بن يزداد عن يزداد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. Und das ist auch ضعيف. هذا أيضا ضعيف. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn jemand von euch uriniert, dann sprüht dreimal Wasser auf sein männliches Glied. Dies Hadith ist ضعيف. بارك الله فيكم. Aber wenn man Uswas hat, dann sollte man das tun. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. روى البزار بسند ضعيف، ولكن بارك الله فيكم هناك هناك أصل لهذا الحديث عند أبي داود، وليس فيه أنهم يتبعون الحجارة الماء، ولكن يثني عليهم لأنهم يستنجون بالماء. بارك الله فيكم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte den Leuten von Quba, Allah سبحانه وتعالى lobt euch, was tut ihr? Dann haben sie gesagt, wir reinigen uns mit Steinen und Wasser zusammen. Diese Überlieferung ist schwach, aber es gibt sozusagen andere Überlieferungen, die in Ordnung sind diesbezüglich. Das heißt, du kannst zum Beispiel Wasser und Toilettenpapier benutzen. والله تعالى على وعلم. Das sind, بارك الله فيكم, die Regeln von die wir genommen haben bezüglich. Das wird für dich jetzt, wenn man sagt, ich kann die Hadithe nicht alle auswendig lernen, aber lerne diese Regeln und du weißt jetzt, es gibt für diese Regeln klare Beweise. Dann weißt du das. Das ist genug. Sag ja, es gibt Beweise, ich kann euch holen, kein Problem, aber es gibt dafür Beweise. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. بارك الله فيكم. Pass auf von الأحباش. Pass auf von الأحباش und von den Leuten. Und diese, بارك الله فيكم, diese Lüge von dieser Hämpfer ist eine Lüge eigentlich. Ist eine Lüge. Sowieso, wir nehmen unsere Religion nicht von Kuffar. Wir nehmen unsere Religion von Muslimin. Weil wenn du deine Religion von Hämpfer annehmen willst oder nehmen willst, dann sollst du heute auch von Bildzeitung deine Religion nehmen. Und du sollst auch, wenn heute Beckstein über Islam redet, dann nimmst du von ihm auch. Oder am besten, du nimmst auch von zum Beispiel von Friedman und du nimmst auch von Siran Atesh und du nimmst von Cem Özdemir und du nimmst auch von Celik Elik und du nimmst von diesen Leuten. Deshalb fürchten wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, barakallahu fik. Ja, dann nimm davon nicht. Aber bitte lass uns in unserem Thema. Willst du jetzt andere Themen diskutieren? Bitte nicht jetzt, ja? Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust jetzt über Ahbash und andere zu euch. Du kommst später, herzlich willkommen. Jetzt willst du Unterricht mitmachen? Wir lernen über Ghusl. Jetzt. Wir lernen über Ghusl, über Waschung. Wenn du das kennst, dann bitte schon. Geh und diskutiere mit Leuten und lehre mit ihnen. Mach mit ihnen, was du willst. Ja, ich bin böse geworden jetzt. Die, schau mal. Wo ist das? Wo ist sein Name hier? Schau mal, das letzte, ja? Die letzte Warnung. Oder du bekommst sofort Bounce. Das heißt, ich habe keine Lust. Wenn du auch nicht kommen willst, mit 1500 und Millionen, ma'a salama. Babul Ghusli wa hukmul Junub. باب الغسل اسم للاغتسال اسم للاغتسال وقيل الغسل او الغسل ولكن صحيح الغسل وقيل الغسل هو الماء والغسل هو الفعل يعني مثل الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل يا أما الجنب فهنا الأحكام المتعلقة بالجنب والجنب يا أخوة هو الذي أنزل المنية أو الماء بالنسبة للمرأة والرجل المرأة أنزلت ماء أو الرجل سواء كان ذلك بجماع أو بنوم يعني استحلام أو كان ذلك بحرام بالنسبة للرجال أو المرأة والعياذ بالله يعني العادة السرية الاستمناء يا هد فإذا نزل فهذا يسمى يصبح جنوبا ما إذا وجد يسمى استحلام ولكنه ما يذكر المنام إذا وجد صار ما صار استحلام بارك الله فيكم فيردن إبا باب الغسل وحكم الجنوب الغسل Das ist Barakallahu Fikum. Das Wasser, was man طيب. Das Wasser ist Barakallahu Fikum. Das Wasser, was man via Waschung benutzt. Oder Barakallahu Fikum, oder das ist die Handlung, was man macht, und da kann man sagen Al-Ghassel. Da kann man sagen Al-Ghassel. Al-Ghussel oder Al-Ghassel. Al-Ghassel oder Ghassel ist Schei. Das heißt Barakallahu Fikum, dass du etwas wäschst. Al-Ghussel, das bedeutet, dass du Wasser benutzt, um dich zu waschen. Das ist die Barakallahu Fikum, ganz Körperwaschung. Die ganz Körperwaschung, Barakallahu Fikum. Das ist hier die ganz Körperwaschung. Wenn wir über Al-Ghusl sprechen. Wa hukmul Junub, Hukum bedeutet Urteil. Von Junub. Von Junub, Barakallahu Fikum, Al-Junub, das ist die Person, die Samenguss gehabt hat. Oder man sagt Wasser von Frau oder Wasser von Mann. Wasser von Mann, Wasser von Frau. Wenn eine Frau durch Geschlechtsverkehr oder Barakallahu fikum, durch Traum oder wenn sie das wala hawla wala quwwata illa billah willkürlich macht mit einer haram Handlung, يعني المرأة تعمل شيء مثل الرجل الاستمناء تعرشون oder bei dem Mann, dass der Mann Geschlechtsverkehr gehabt hat und hat Samenguss, oder barakallahu fikum, dass er geträumt hat oder dass er geschlafen hat und dann wacht er auf und er sieht, dass das bei ihm natürlich alles barakallahu fikum nass geworden ist durch einen feuchten Traum oder durch ولا حول ولا قوة إلا بالله eine verbotene Sache, und zwar, dass man zwingt, dass man Samenguss hat. Diese geheime barakallahu fikum Gewohnheit nennt man die, oder masturbieren barakallahu fikum, das ist natürlich, das sind die drei Arten, wie man junub wird. Und wir werden reden über diese Regeln, das bedeutet, was man macht in Ghusl, wann macht man Ghusl und wenn man junub geworden ist, was kann man nicht, was tut man und so weiter. An Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري أي الاغتسال من الإنزال وفيه أمر عظيم من البديع الجناس هذا يسمى الجناس التام الماء من الماء حلو والاغتسال هو إفاضة الماء على الأعضاء إفاضة الماء الماء الله هاي كويسة غلط إفاضة الماء على الأعضاء واختلف أهل العلم في وجوب الدلك يعني هل لازم يدلك ولا لا ولكن الدلك سنة والله تعالى أعلم لأنه يكفي بارك الله فيكم الدلك إنه دلك العضو يعني لما الماء يجي على جسمك إنه تدلك هكذا لا إنما الاغتسال يكفي أنك أخي تأتي بالماء على جميع جسمك وهذا الحديث له طرق كثيرة وقال مسلم رواه مسلم بلفظ إنما الماء من الماء إنما الماء من الماء ولكن هذا فيه بارك الله فيكم في أحاديث أخرى تدل على غيره وهناك قاعدة ذكر الشيء لا يعني نفي غيره فلو كان الماء من الماء هذا لا يعني إنه فقط الماء من الماء وإنما بارك الله فيكم هذا يعني أنه من أنزل عليه الغسل ولكن الذي لم ينزل هل عليه الغسل أم لا يعني لو التقى الختانان لو جامع الرجل هل عليه وعليها الغسل أم لا هنا في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو الختانان فقد وجب الغسل قد سيأتي في الله إزالة الجنابة يقول تعالى فيها إن كنتم جنبا فاطهروا وفي الوضوء يقول تعالى فاغسلوا سبحان الله وهذه نقطة عظيمة بارك الله فيكم في كتاب الله سبحانه وتعالى التطهر للحيض والجنابة طبعا التطهر كذلك للوضوء، ولكن في الوضوء قال اغسله، أما في التطهر يكفي. بارك الله فيكم أن الماء يصيب إفاضة الماء على الأعضاء، وهذا هو الغسل، والله تعالى على وعلى. أصل الحديث عند البخاري كما ذكرنا. بارك الله فيك. وقال هنا ننتبه لمسألة يا أخوان، أن الرجل إذا ما أنزل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، أما إذا أنزل فعليه الغسل. كذلك بالنسبة للمرأة، كذلك بالنسبة للمرأة. بارك الله فيكم. حديث نما هندت أبو سعيد الخدري برichtet und sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري. Wenn ich jetzt dieses Hadith wortwörtlich übersetzen will, dann sage ich wortwörtlich jetzt, ja? Wasser ist von Wasser. Wasser ist von Wasser. So ist die Übersetzung. Wortwörtlich. Kann man unter Wasser von Wasser was verstehen? Kann man, barakallahu fikum, was verstehen unter Wasser von Wasser? Das Wasser ist von Wasser. Kennt ihr mal Film? Schreibt keine Schuhe. Habibi, الماء الأول بمعنى الاغتسال، والماء الثاني هو ماء الرجل أو ماء المرأة لما ينزل لما الواحد يجامع زوجته. نعم؟ يا Was ist al-ma'u min al-ma'i? Das bedeutet, du musst dich waschen, wenn du Wasser ausgeschieden hast. Welches Wasser? Das bedeutet Wasser von der Frau oder Wasser von dem Mann. Samenguss von Mann und natürlich auch, barakallahu fikum, Wasser von der Frau. Das ist die Bedeutung von Hadith. Das bedeutet, wenn du Wasser, wenn du als Mann oder Frau Wasser des Mannes, Wasser von Frau ausgeschieden wird, dann musst du dich waschen. Und das ist eine Art in der arabischen Sprache, die sehr, barakallahu fikum, sozusagen hocharabisch ist, die sehr, sehr schön ist auch. Das heißt Al-Jinas, dass man zwei Wörter benutzt gleich, aber jedes Wort hat eine andere Bedeutung. Und das ist das gleiche Wort. Und barakallahu fikum, im Koran liest man, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَرُوا. Und wenn ihr in Janabah-Zustand seid, dann müsst ihr euch reinigen. Aber bei Al-Ha'id, فَإِذَا تَطَهَرْنَا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, für die Frau, die ihre Menstruation gehabt hat, wenn sie sich reinigen. Aber bei Wudu, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Wäscht. Oder ihr müsst eure Gesichter waschen. Hände und Gesichter. Gesichter und Hände und sowas waschen. Und das ist, barakallahu fikum, das selber haben die Gelehrten gesagt, muss man unbedingt sozusagen die Körperteile mit Wasser reiben, oder es genug beim Rüssel, bei Ganzkörperwaschung, nur barakallahu fikum, Wasser auf Körper fließen zu lassen, dass das Wasser alles, barakallahu fikum, sozusagen nass macht. Wallahu ta'ala ala alam. Reiben ist nur barakallahu fikum Sunna und kein Pflicht. Und das Hadith ist nicht, barakallahu fikum, eine sozusagen Beschränkung. Das heißt, nur beim Wasser vom Mann und Wasser von der Frau muss man sich waschen, weil es andere Hadithe noch gibt. Es gibt eine Regel im Islam: Zikru shay'i la ya'ni nafi ghayrah. Das heißt, wenn ich etwas erwähne, das heißt nicht, dass ich die anderen Sachen verneine. Das bedeutet, ich gebe euch ein Beispiel. Ich sage, ein Bruder zum Beispiel X ist da. Ich habe jetzt etwas gesagt. Bruder ist, X ist da. Ich habe eine Information gegeben. Das heißt nicht, die anderen nicht da, sind nicht da. Aber ich habe von ihm gesprochen. Und wenn der Prophet sagt, du musst dich waschen, wenn du Samenguss hast jetzt als Mann. Das heißt nicht nur bei Samenguss. Weil es andere auch Überlieferungen da sind. Barakallahu fik. Wie zum Beispiel diese andere Überlieferung, die jetzt kommt. Barakallahu fik. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما صارك لو كان يسر. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقال فقد وجب الغسل. متفق عليه. وفي مسلم وإن لم ينزل. انتبهوا الآن. وإن لم ينزل كذلك. أي إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع أي بين فخذيها الفخذين يا أخوة والساقين بين فخذيها وساقيها إذا جلس شعبها الأربع وكدها بحركته صار يتحرك يعني الكناية هنا عن معالجة الإلاج يعني أيلج وفي رواية عند أبي داود وألزق الختان بالختان وفي مسلم ثم اجتهد فهذا يعني بارك الله فيكم إذا فعل ذلك فقد وجب الغسل وقال أهل العلم أن هذا نسخ مفهوم الماء بالماء يعني ما يظن الإنسان أنه فقط الغسل من الماء وإنما لا يكفي أنه يلتقي الختانان حتى يجب الغسل وعند أبي داود عن أبي بن كعب أنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده صححه ابن خزيمة وابن حبان وهو عند أبي داود كذلك انتبهوا بارك الله فيكم. هذا يعني في أول الأمر، في أول الأمر كان ما يغتسل إلا إذا أنزل الماء بالماء، ولكن فيما بعد لا، صار الأمر غير، صار لا يكفي فقط الماء، وإنما بارك الله فيكم إذا حتى لم ينزل فوجب الغسل، وفيه إيجاب الغسل كما قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب بارك الله فيكم. تبغفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته فان حديث وان أبي هريرة، أبو هريرة أن حديث بريشتد زاكته تبغفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته wenn der Mann zwischen den beiden Oberschenkeln und Unterschenkeln oder Beinen von Frau sitzt und er strengt sich an, das wird barakallahu fikum in Geschlechtsverkehrprozess. Das bedeutet, dass sein beschnittenes Glied ihr Glied, ihr Geschlechtsorgan berührt, dann ist Rüssel Pflicht geworden. Nochmal Barakallahu Fikum. Ein Mann sitzt zwischen den Beinen und Oberschenkel von seiner Frau und er strengt sich an in natürlich Barakallahu Fikum in Geschlechtsverkehr, und sein der strengt sich an in Geschlechtsverkehr, dann muss er sich waschen, und in bei Muslim wa in lam yunzil, sie und er natürlich müssen sich waschen, wenn er auch kein Wasser ausscheidet, wenn er Barakallahu Fikum auch kein Wasser ausscheidet, das ist, wenn er auch keinen Samenerguss hat oder sie, dann muss sich waschen. Und in diesem Hadith Barakallahu Fikum ist der Beweis bezüglich Al-Ma'u min Al-Ma', die Gelehrten haben gesagt, das war am Anfang des Islam. Am Anfang des Islam, wenn man eine Frau sozusagen Barakallahu Fikum mit einer Frau verkehrt hat, dann sollten sie sich waschen, wenn sie nur Wasser ausgeschieden haben. Wenn nicht, dann nicht. Aber später hat der Prophet Muhammad SAW das gesagt. Deshalb sagen sie, das erste Urteil ist aufgehoben. Aber das stimmt. Al-Wasser mit Wasser, das bedeutet Barakallahu Fikum, wenn die Frau und der Mann Wasser haben nach Geschlechtsverkehr, dann müssen sie sich waschen. Das bleibt das Gleiche. Aber was nicht das Gleiche geblieben ist, ist, wenn die Geschlechtsorgane sich berühren, wenn der Mann sozusagen Barakallahu Fikum mit der Frau verkehrt, dann müssen sie sich waschen, wenn sie auch kein Guss Barakallahu Fikum gehabt haben. Und das ist hier, was Imam Muslim in diesem Hadith gesagt hat. Allah Ta'ala ala wa alam. Ich hoffe, dass man jetzt das verstanden hat. Und es gibt in dieser Überlieferung, was bei Barakallahu Fikum, die Überlieferung, was bei Abu Dawud ist, der Prophet Muhammad SAW sagte, إِذَا أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ. Al-Khitan, Barakallahu Fikum, Al-Khitan huwa al-Tahur, يعني الختن. وقال ختان المرأة وفيه جواز ختان المرأة، فيه جواز ذلك، الله أعلم. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sagte, wenn er das beschnittenes oder das beschnittene Teil mit oder wenn das beschnittene Teil von ihm ihr beschnittenes Teil berührt, dann muss eine Waschung stattfinden, für beide natürlich. Und hier beschnittenes Teil, das wird das Geschlechtsorgan eines Mannes, Und bei der Frau auch. Aber die hat gesagt, beschnitten. Darf die Frau beschnitten werden? Islamisch? Ja. Aber nicht diese Art, was die Kuffar meinen, diese pharaonische Art, sondern muslimische Art. Allah Ta'ala, ala wa ala. Und das ist nicht unser Thema, ja? Das ist nur, dass man die Hadith erklärt. Das bedeutet, berührt sein Geschlechtsorgan, ihr Geschlechtsorgan und barakallahu fikum, dann gibt es einen Geschlechtsverkehr, dann müssen sie sich waschen, auch wenn sie kein Wasser haben. Allah Ta'ala, ala wa ala. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبح Barakallahu fikum. Al-Shabah au Al-Shibh. Al-Shabah au Al-Shibh. Wa al-Lafdhani sahihan. Wal-Hadith dalilun. Ala anna al-Mar'a tara ma yar-rajul fi manamiha. والمراد هنا إذا أنزلت المرأة وهي نائمة نعم إذا رأت الماء فعليها الغسل وفي رواية هن شقائق الرجال يعني مثل الرجال في هذا المعنى وأما بارك الله فيكم وفي هذا الحديث رد على من قال أنه للمرأة يعني مني المرأة لا يرى ها انه من المرأة ما يرى بل يرى لنا قال ذلك اما قوله صلى الله عليه وسلم فيما اين يكون الشبه او الشبه فهذا استفهام انكار يعني كيف ياتي الولد ويكون شبه للمرأة او للرجل الا اذا في عندها ماء وعنده ماء وفي رواية بارك الله فيكم اذا غلب ماؤه كان الولد ذكرا وإذا غلب ماؤها كان المولود بنتا إذا غلب سبحان الله حتى في الطب اليوم هذا مقرر فالرجل عنده النطاف واللي فيها بارك الله فيكم يدعونها إكس وإبسلون يعني إكس واي والمرأة عندها فقط إكس إكس فالخلايا هذه لما تلتقي بالخلايا هذه فإذا كانت الوايات أكثر لقحت صار إكس واي وصار رجل أما إذا كانت الإكسات أكثر صار إكس إكس وكان المولود بنتا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب ماؤه كان فمن أين يكون الشبه من الماء فسبحان الله بارك الله فيكم أنس هات بريختت dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte bezüglich der Frau die im Traum etwas träumt wie der Mann was er träumt und dann bekommt sie das wird hier بارك الله فيكم feuchten Traum der sagte, sie muss sich waschen. Das Hadith bei Bukhari und Muslim. Bei Muslim, Salama radhiyallahu alayha sagte, oder Sulaym, normalerweise richtig ist Sulaym, und nicht Salama. وَهَلْ يَكُونُ هَذَا In Sahih Muslim steht Sulaym, aber in diesem Buch steht Salama, und normalerweise Sulaym ist richtig. وَهَلْ يَكُونُ هَذَا Passiert sowas? Der Prophet sagt, نعم, Ja, natürlich. Woher kommt dann die Ähnlung, barakallahu fikum? Also man sagt ja, dieser Junge ähnelt seinem Vater oder seiner Mutter. Oder das könnte hier sagen, Woher kommt die Ähnlung bezüglich, nicht Ähnlung bei Kindern oder bei Familien, sondern die Ähnlung zwischen Männern und Frauen diesbezüglich? Dass wir die Frauen haben, sozusagen, Barakallahu fikum, jetzt, wenn ich sage auf Deutsch Samenguss, da sagt man ja, die Frauen haben keinen Samen. Deshalb benutze ich das Wort Wasser. Und Barakallahu fikum, die Männer natürlich, die haben das. In diesem Hadith, Barakallahu fikum, ist ein Beweis, dass die Frau auch Wasser ausscheidet, auch im feuchten Traum, wie der Mann. Und der Prophet sagte, sie sind wie die Männer, sie sind sozusagen die gleichen wie die Männer, die Frauen. Und bezüglich Barakallahu fikum diese Aussage, das heißt, wenn eine Frau träumt, manchmal kann sie diesen Traum, manchmal kann sie diesen Traum bemerken, sich diesen Traum bemerken, manchmal nicht. Aber wenn sie zum Beispiel früh aufsteht und sie sieht, dass sie zum Beispiel ein Guss hat, dann Barakallahu fikum sollte sie sich waschen. Nicht Barakallahu fikum jetzt etwas, was ich bemerken soll. Nicht Barakallahu fikum diese Schweiß, nicht schwitzenmäßig, sondern eine Flüssigkeit, die normalerweise nach dem Geschlechtsverkehr ausgeschieden wird. Barakallahu fikum tabiu. ليس السوائل العرق اللي عند المرأة أو رطوبة المهبل. Barakallahu fikum diese Flüssigkeit, was aus Vagina einer Frau kommt. Nein, sondern wirklich dieses Wasser, was normalerweise nach dem Geschlechtsverkehr ist. Wenn die Frau das bemerkt, dann musste sie sich waschen. Genau wie der Mann. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, woher kommt dann die Ähnlung? Sag mal, das ist ähnlich und so. Der meinte damit, wenn das Wasser des Mannes mehr ist bei einem Geschlechtsverkehr als die Frau, aber nicht mehr, so Barakallahu fikum wörtlich verstehen, sondern das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass diese Familie einen Sohn bekommen. Wir wissen, Barakallahu fikum, dass die Zellen oder dass die Spermien bei einem Mann, die sind XY. Und das Ei bei einer Frau ist Barakallahu fikum, das ist ein XX. Und wenn diese Y mehr sind, dann Barakallahu fikum passiert eine Befruchtung von Y und X, dann ist das Kind, sozusagen das Baby, ein Barakallahu fikum männliches Baby. Ein Muskelnum. Wenn die X mehr sind, dann stärker sind, dann ist das ein Femininum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte damals, woher kommt die Ähnlung? Und es gibt in einer anderen Überlieferung, إِذَا غَلَبَ مَاءُ الرَّجُلِ كَانَ الْمَوْلُودُ ذَكَرًا وَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْمَرْأَةِ كَانَ الْمَوْلُودُ كَانَتْ أُنْثَى. Es gibt in einer anderen Überlieferung, wenn das Wasser des Mannes sozusagen das Wasser von der Frau besiegt, dann ist das ein Sohn. Wenn umgekehrt, dann ist das eine Tochter. والله تعالى أعلى وأعلم. متى الأذان؟ ها؟ 28 صار الأذان. طيب نأخر شوي الأذان لقبل الصلاة. اعتبارا بالغد الله يحفظكم نصلي المغرب والعشاء بعد 5 دقائق بالأذان يعني مثل الآن غدا نصلي شو. بارك الله فيكم أبموغن بيت مبيا عشاء جبيت والمغرب جبيت 5 مينوت نخ أذان 5 مينوت نش من 20 مينوت jetzt warten wir ein paar Minuten dann machen wir أذان إن شاء الله. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ولكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. طيب هل فيه شيء صحيح؟ طبيعي، من الجنابة أكيد. ضعف هذا الحديث يا أخوة في إسناده مصعب ابن شيبة، وفيه ما قال. بارك الله فيكم. أما هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف عفوا استغفر الله العظيم، التي ذكرتها عائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من الجنابة فهذا ظاهر لما تكلمنا فيه، وأما من الجمعة ففي أحاديث أخرى غير هذا الحديث، غير هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واختلف أهل العلم في غسل الجمعة، فمنهم من قال بالسنية، قال واستدلوا بقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأما الآخرون فقالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فذلك قالوا إما سنة مؤكدة وإما واجب غسل الجمعة. واختلفوا كذلك في وقت الغسل بالنسبة ليوم الجمعة، فمنهم من قال من فجر الجمعة إلى العصر، والآخرون قالوا أنه للصلاة فلا يشرع بعدها. واختلف حتى قال منهم من أنه من بعد المغرب، من بعد مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، قالوا لأنه الغسل لليوم. ومنهم قال لا، الغسل للصلاة، فقالوا من الفجر للصلاة. وهو قال للعصر، لأن وقت الجمعة من قبل الزوال إلى العصر، والمسألة فيها خلاف. أما الغسل من الحجامة فمن أهل العلم من قال سنة، ومنهم من قال ليس بشيء، ما في شيء، لأنه الحديث ضعيف. وأما الغسل من الحجامة سنة، وإن تطهرت أجزاءك فكذلك، بارك الله فيكم، هذا فيه شيء في مقال. وأما الغسل من غسل الميت ففي ثلاث أقوال عند أهل العلم، السنية والوجوب وعدم الاستحباب. طبعا بارك الله فيكم، الذي يريد يغتسل يستطيع يغتسل في أي وقت، لأنه الغسل شيء للإنسان جيد، ولكن الغسل الميت ما في وجوب ولا سنية، وإنما يكفي أنه الإنسان يعني يغسل يديه خلاص. والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث عائشة رضي الله عليها، سي هات جزاك دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم فليكت غانس كوبا فاشون سنيمن von vier Dingen. Erstmal von Janaba. Janaba. Haben gesagt, Janaba hat diese drei Arten. Dann zweitens Al-Jumu'a. Das wird Freitag. Al-Hijama, Schröpfen. Und Waschung von einem Verstorbenen. Waschung von einem Verstorbenen. Dieses Hadith ist bei Abu Dawud und Ibn Khuzaima. Aber das Hadith ist schwach. Das Hadith ist schwach. Und schwache Hadithe kann man, barakallahu fikum, nicht anwenden. Und der Grund, dass dieses Hadith schwach ist, es gibt in dieser Überlieferung eine Person, die ist Mus'ab ibn Shayba. Und diese Person ist schwach. Mus'ab ibn Shayba. Und diese Person ist schwach. Aber, barakallahu fikum, es gibt in diesem Hadith zum Beispiel zwei Handlungen, Es gibt dafür klare Hadithe, dass man das macht, barakallahu fikum. Oder auch es gibt Ayah, wie zum Beispiel Al-Janaba. Wie Al-Janaba. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُ. Das heißt, wenn ihr auf Janaba-Zustand seid, dann müsst ihr euch reinigen, indem ihr Waschung macht. Das ist klar. Und die anderen Hadithe, die wir schon erzählt haben. Zweitens, Jumu'ah. Für Jumu'ah, Freitag, barakallahu fikum. Es gibt erstmal zwei Aussagen. Ist die Waschung am Freitag für den Tag oder für das Gebet? Zweitens, ist die Waschung für Freitag, Tag oder Gebet, ist das beliebt oder Pflicht? Da haben wir auch unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten. Und das werden wir in dem Thema, als wir über Jumu'ah sprechen, inshallah reden. Das kommt nachher. Bezüglich Barakallahu fikum Schröpfen, Hijama. Hijama ist ein Mittel und das ist sehr wichtig, dass der Muslim versucht, einmal mindestens, dass man ihn schröpft, weil das gesund ist. Aber danach macht man Rüssel, braucht man nicht unbedingt. Es gibt keine Beweise, die authentisch sind, dass man machen muss. Bezüglich Barakallahu fikum, viertens, und zwar, wenn man einen Verstorbenen gewaschen hat, auch es gibt drei Aussagen von Gelehrten. Manche sagen Pflicht, andere sagen Sunna, andere sagen gar nicht. Und das ist die richtige Aussage. Das wird, du musst nicht, du brauchst nicht, sondern wenn du willst, kannst du. Aber du brauchst nicht unbedingt. Und es gibt auch keinen Beweis, dass dies beliebt wäre. Wallahu ta'ala, aber falls das Hadith da'if ist, barakallahu fikum hier, da gibt es andere Hadithe, die authentisch sind. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Der Autor, rahimahullah, hier, der barakallahu fikum, der erzählt uns, was es für, das bedeutet, in welchen Situationen machen wir Ghusl. Aber durch Hadithe. Damit er uns auch etwas beibringt, die Religion ist mit Beweisen zu lernen. Nicht mit Aussagen oder Meinungen von Leuten, sondern mit Aussagen von unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muallif, barakallahu fikum, yu'allimuna huna الأحوال التي يغتسل فيها الإنسان أو الحالات. وبارك الله فيكم انتبهوا لمسألة أن هذه الحالات تختلف، ولكن المؤلف يأتي هنا بالأحاديث ليعلمنا شيء، ألا وهو أن الأصل اتباع الدليل، اتباع الآيات والأحاديث، بارك الله فيكم، وليس أقوال الناس، قال فلان وقال فلان. الحديث الأخير لليوم، بارك الله فيكم، حديث رقم 104، عن أبي هريرة في قصة ثمامة ابن أثال أو أثال، عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. بارك الله فيكم. أمامة بن أثال دخل الإسلام، وفي قصة إن شاء الله نتكلم عن قصة ثمامة في المرة القادمة، ولكن الغسل بعد الإسلام مشروع واجب أم لا، ولا يغتسل قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. نرجع ونقول بارك الله فيكم، الأحاديث التي تكلمنا عليها، الماء من الماء، والحديث الثاني، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الحديث الذي بعده أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ماء الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة ولكن صحيح أم سليم. وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه أو الشبه؟ وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود لكن حديث ضعيف لأنه فيه مصعب بن شيبة. والحديث الأخير في قصة همام بن أثال لما دخل الإسلام أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. رواه عبد الرزاق وصف متفق عليه. هذا نتكلم عليه يعني وقفنا عند حديث 104 والمرة القادمة نشرح. اكتبوا عندكم حتى ما ننسى. بارك الله فيكم. في فذن هي شتوب إن شاء الله بعدم حديث هندت فيها ونزفاب. أبو هريرة رضوان الله عليه هاد بريشت الدسي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ثمامة ابن أثال أو أثال الحنفي تهات إن بفولن على سيد الإسلام أنقنوا من هات زيش سوفاشن دس بيادن فيها إن شاء الله دس نيكسي مال إكليغن دي جيششتة فون ثمامة بيادن الإسلام أنقنوا من هات ونبتوغلش أوخ الغسل ونفال فيها هي شتوبن بحديث هون دات فيها. بارك الله فيكم. دمخم فيها أنا كلاني في دولهم في ديزي حديثة دي فيها هو دي بحندل تابن ونزفا يصمل الماء من الماء ذن وصر أوز جشيدن فيرد دس فيه زامن قوس باي من ونفراو دن مسن زي زيك واشن دس اس. بارك الله فيكم. ان حديث تن دس ويت حديث دم قفت زاكته ذن اير زوشن ايرن باينن ون اوبر شنكلن زيت ون دن شترنك سيك ان دس فيه ان جشلخت فكير دن مس اس دس واشن Pflicht geworden. Und bei Muslim, wenn er auch kein Samenguss hat oder kein Samen, kein Wasser bei Frau, bei Mann ausscheiden. Anas Radwallahu Ali berichtete, dass der Prophet Muhammad sallam bezüglich einer Frau, die feuchten Traum hat wie die Männer, muss sie sich waschen. Der sagt ja. Um Sulaim sagte, wird sowas, das war, passiert sowas? Der Prophet Muhammad sallam sagte ja. Woher kommt dann das ähneln? Aisha radhiyallahu anha berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ghusl gemacht hat, Ganzkörperwäschung gemacht hat von vier, von Janaba, das wird barakallahu fikum, was wir behandelt haben heute, Yawm al-Jumu'ah, Freitag, Al-Hijama, Schröpfen und Ghusl al-Mayyit, Waschung von Verstorbenen. Haben gesagt, das Hadith ist da'if. Wa Nabi Hurayrata radhiyallahu anhu bezüglich ثمامة بن أثال قال سيد الإسلام أنقنوا منات der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat ihm gesagt er sollte sich waschen. Das nächste Mal إن شاء الله reden wir über seine Geschichte und über dieses Thema. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. wenn ich was Gutes gesagt habe dann tue ich die Hilfe Allah سبحانه وتعالى. wenn ich das oder falsches von mir und von Shaitan möge Allah سبحانه وتعالى mir verzeihen und mir vergeben. الآن بارك الله فيكم نؤذن إن شاء الله. تفضل أبو طه. كما ذكرنا بارك الله فيكم die Brüder und Schwestern auch im Internet, inshallah merkt das, wir fangen so ungefähr 20 nach 20 Uhr, 20 nach, weil wir Maghrib-Gebet haben. Da hat angefasst und dann